Dann, ja, was es damit auf sich hat, das wird sich dann im Laufe der Predigt dann irgendwann mal rausstellen. Das wird dann schon klar werden. Also vor 4000 Jahren, also jetzt beamen wir uns ganz weit zurück, da geschah etwas ganz Besonderes. Zwar zunächst im Verborgenen, was jedoch die Weltgeschichte, große Worte, für immer verändern sollte. Gott der Herr hat damals etwas angeschoben, ohne dass wir hier alle nicht sitzen würden. Und wir befinden uns alle in einer direkten Linie von den Ereignissen, die damals stattfinden, bis heute hin. Ein Mann mit Namen Abram wurde in Ur, einer Stadt in der heutigen Irak, geboren. Als er schon erwachsen war, ist sein Vater mit ihm und einigen anderen Familienmitgliedern nach Haran gezogen, fast um 1000 Kilometer weit, nach Nord bis in Westen, heutige Südtürkei. Und da lebte er halt. Und ich gehe davon aus, dass Abraham damals sicherlich so die Glaubensvorstellungen seines Umfelds geteilt haben. Wir würden heute als Christen von einer heidnischen Religion sprechen. Und dann hat der einzige, der lebendige Gott etwas getan, was ja immer eine Wirkung hat, sei es im Kleinen, manchmal im Kleinen, Verborgenen, nicht mit so einem großen Radius, oder eben auch im Großen. Er ist sozusagen aus seiner Verborgenheit, aus seiner göttlichen Verborgenheit ein Stück weit herausgetreten. Aus dieser Verborgenheit, zu der wir von uns her ja keinen Zugang haben, und hat diesen Mann angesprochen. Warum er gerade Abraham angesprochen hat und nicht eine andere Person und warum gerade zu dieser Zeit und nicht zu einer anderen, wissen wir alles nicht. Gott handelt und beruft ja souverän. Und manchmal spricht er einen Menschen an, der nun auch nicht besser oder schlechter ist als irgendjemand anderes, und schlägt mit dieser Person ein vollkommen neues Kapitel auf. Und bisweilen verändert das tatsächlich den Lauf der Weltgeschichte. Und dann wird damit Heilsgeschichte geschrieben. Der Bericht in 1. Mose 12 ist recht nüchtern verfasst, denn er beschreibt noch nicht einmal die Emotionen Abrahams. Vermutlich war er erstaunt, vielleicht auch erschrocken, als sich diese für uns Menschen undurchdringliche Welt Gottes ein wenig öffnete, zumindest akustisch, denn Jahwe sprach ihn direkt an. Jetzt warte ich wieder auf den Beamer. Jupp. Nee, wir sind ja schon viel zu weit hier. Ja, genau. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham los, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Wir blenden nochmal eben zurück. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte gab es ja die Katastrophe des Sündenfalls, wodurch diese wunderbare Beziehung zwischen Gott und dem Menschen nachhaltig gestört wurde. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen. Sie verloren das Privileg dieser engstmöglichen Gemeinschaft zwischen Gott, ihrem Schöpfer und ihnen. Doch schon direkt nach diesem Bruch hat Gott ihnen so eine ganz mysteriöse Prophetie mit auf den Weg gegeben. In Zukunft würde jemand kommen, der unter Einsatz seines Lebens dem Teufel den Kopf zertreten würde. 1. Mose 3, 15. Das war die erste Generation. In der zweiten, Kain Abel, kam es zum Brudermord, und das Blut Abels schrie zum Himmel, so wie das Blut von so vielen Menschen zum Himmel schreit, auch bis zum heutigen Tage. Dann das Strafgericht der Sintflut. Als der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Die Bosheit der Menschen war groß, kommt uns ja auch irgendwie bekannt vor. Und wenn man älter wird, dann hört man ja manchmal so dieses: Ja, die gute alte Zeit. Also die gute alte Zeit war noch nie wirklich gut. Manchmal kann man ja die Vergangenheit auch recht verklärt wahrnehmen. Aber Noah empfing Gottes Segen und ihm wurden weitreichende Verheißungen mitgegeben. Dann dieses unsägliche Bauvorhaben. Man fing in Babel an, einen Turm zu errichten. Ein Turm zu errichten ist an sich keine Sünde, aber es ging um die Motivation des Herzens. Sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut unter allen Ländern. Also sie wollten irgendwie nach dem Himmel greifen und sich so einen Namen machen. Also da steckt schon irgendwie wieder diese altbekannte Strategie Satans dahinter, so wie er auch die ersten Menschen verführt hatte. Esst von der verbotenen Frucht und ihr werdet sein wie Gott. Also auch irgendwie dieser Griff nach dem Himmel, nach der Macht. Erneut griff der Herr auch hier ein, verwirrte ihre Sprachen, so dass sie einander nicht mehr verstanden. Und genau das trat ein, was sie ja eigentlich verhindern wollten, nämlich dass sie in alle Länder zerstreut wurden. Also das war alles schon vor der Geburt Abrahams geschehen und seitdem ist es mit der Menschheit ja nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Und deshalb ist Abrahams Berufung schon auch ein fundamentaler Einschnitt, auch in dieser ganzen Kette von eigentlich negativen Berichten, was die Menschheit angeht. Und inmitten, kann man sagen, inmitten dieser Abwärtsspirale der Weltgeschichte webt Gott seinen roten Faden der Heilsgeschichte hinein. Da steckt er dahinter. Es gab ja schon vorher Verheißungen, hatten wir ja drüber gesprochen, aber doch begann mit Abraham etwas ganz, ganz Großes, etwas Neues, etwas Heiliges. Gott hat sich entschieden, die Menschen, die er nach seinem Bild erschaffen hat und die er doch liebt, trotz allem Versagen nicht sich selbst zu überlassen. Ja, denken wir nochmal an die Verheißung an Abraham. Ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen, dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und Gott versprach diesem schon 75-jährigen Abraham und seine 10 Jahre jüngere Frau Sarai, obwohl kinderlos, dass doch aus ihnen ein großes Volk hervorgehen würde. Er sollte weltberühmt werden, gesegnet sein und für andere zum Segen werden. All das ist eingetreten und absolut bemerkenswert, aber doch noch nicht das Eigentliche. Der Game Changer ist der folgende Satz, der letzte Satz. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das ist ein noch versteckter, jedoch für Bibelkenner klarer Hinweis auf Jesus. Denn nur durch Jesus geht der Segen in die ganze Welt weiter oder kann jeder Mensch auf der Welt gesegnet werden. Nur durch Gottes Sohn, durch sein Leben, Sterben, Auferstehen, durch Himmelfahrt und die Machtübergabe des Vaters an seinen Sohn ist diese Prophetie eingetroffen. Nun gut, all das konnte der überraschte Abraham noch gar nicht ahnen, nicht im Entferntesten erahnen, aber, und das ist ja dann das Entscheidende, das ist immer das Entscheidende, er gehorchte Gott, ohne den Ausgang zu wissen oder die Dinge wirklich schon einordnen zu können. Er zog los und kam tatsächlich im Gebiet des heutigen Palästinas an. Er hatte Gott vertraut und so schrieb der Herr seine Geschichte weiter mit ihm. In dem was geschah? Na, nichts. Zunächst nichts. Gar nichts. Die Geduld dieses Senioren-Ehepaars wurde ganz schön auf die Probe gestellt. 25 lange Jahre. Und die biologische Uhr, sie tickte und tickte und tickte weiter. Es wollte kein Kind kommen. Und dann gab es diese Idee, Gott nachhelfen zu wollen. Diese schräge Idee mit der Leihmutterschaft durch die Sklavin Hagar. Und hurra, hurra, es klappte. Und Gott sagte, nein, nein. Sarah, sie hatte auch so wie Abraham inzwischen einen neuen Namen bekommen. Sarah, Abraham. Sie sollte die Mutter sein. Und tatsächlich im Alter von 90 Jahren gebar sie dann endlich den Isaak. Aber auch danach mutete Gott dem Abraham noch einiges zu. Und ich denke, es hatte seinen Grund. Abraham sollte ja auch insofern einzigartig sein, dass er sozusagen zum Vater des Glaubens werden sollte. Also zum ultimativen Glaubensvorbild für uns alle. Das war davor teilweise schon gewesen, ja, an manchen Stellen, aber teilweise auch nicht immer so. Ja, eben die Sache mit der Leihmutterschaft und es gab ein paar andere Dinge, da war das nicht der Glaube, das Vertrauen auf Gott, was die Motive waren und was das Handeln verursachte, sondern waren es doch sehr menschliche Gedanken. Ja, und diesen Glaubenstest mit Isaak, der geopfert werden sollte, der bestand Abraham mit Bravour. Unverständliche Geschichte, könnte man denken, aber wir haben ja das Wort Gottes und das Wort Gottes erklärt sich ja gegenseitig, ja, also die einen mit dem anderen. Und Hebräer 11, Vers 19 gibt uns ja auch die Antwort, wieso Abraham damit zurechtkam. Da heißt das, Abraham dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn, also Isaak, als Gleichnis dafür wieder. Also natürlich hat Isaak überlebt. Da gab es überhaupt keinen Zweifel dran. Trotz dieses Befehls Gottes. Denn Gott hatte klipp und klar gesagt, dass die Segenslinie über Isaak weitergehen sollte. Und wie Gott das zustande bringen würde, durch eine Totenauferweckung oder jetzt hat Gott in letzter Sekunde zwischengefunkt, das ist ja zweitrangig. Offensichtlich war der Glaube von Abraham so weit gereift, dass er sich sicher war, dass Isaak überleben würde. Hatte auch seinen Dienern gesagt, die es mitzogen, die er dann zurückließ und dann fragte der Isaak auch, ja, wo ist denn, was für ein Opfertier? Ja, Gott wird dafür sorgen. Ich weiß nicht, ob Abraham die ganze Zeit so entspannt war, aber irgendwo muss seine Gewissheit da gewesen sein, dass Isaak überleben wird. Denn Gott hatte genau das zugesagt. Dann starb Sarah und Abraham konnte ein klitzekleines Stück Land erwerben, wo er sie begrub. Es war sowas wie ein Angeld darauf, dass seine Nachkommen einmal das ganze Gebiet besitzen würden. Gott hatte ja nicht nur zugesagt, dass aus ihm ein großes Volk wird, sondern zu einem Volk gehört eben auch eine Landverheißung, ein Territorium braucht so ein Volk. Auch das hat sich erst viel später erfüllt, nicht zu Abrahams Lebzeiten, erst unter Josua. Und dann starb Abraham und Gott schrieb seine Geschichte, so wie er zugesagt hatte, mit Isaak weiter. Und wichtig ist aber auch, dass auch Gott auch Isaak direkt ansprach. Schließlich braucht Isaak eben seine eigenen Erfahrungen mit dem lebendigen Gott. Und er hat ihm gesagt, bleibe als Fremdling in diesem Land, ja, und ich will mit dir sein und dich segnen und dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen, den ich deinen Vater Abraham geschworen habe und will deine Nachkommen mehren, wie die Sterne am Himmel und will deine Nachkommen alle diese Länder geben und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Dieselben Verheißung, die sein Vater auch bekommen hatte. Nachkommenschaft, Landbesitz und dieser weltweite Segen, der kommen würde. Erneut dieser versteckte, aber doch so entscheidende Hinweis auf Jesus Christus. Wie gesagt, jede Generation muss die eigenen Glaubenserfahrungen machen. Da kann Isaak nur bedingt von den Erfahrungen seines Vaters zehren, auch, aber eben nur bedingt. Gott ließ es zu, dass auch Isaaks Ehefrau Rebekka unfruchtbar war. Und so musste auch dieses Ehepaar es lernen, Gott unter allen Umständen zu vertrauen. Denn diese Beziehung zwischen Gott und Menschen ist ja eben keine Einbahnstraße. Gott will, dass wir ihm glauben und treu bleiben, auch da, wo es Krisen im Leben gibt. Auch dann, wenn es gilt, geduldig zu sein. Und wir haben viele, viele Beispiele in der Bibel, wo Leute lange warten mussten. Der Mose 40 Jahre in der Wüste, bis der Auftrag kam. Also es ist ein häufiges Phänomen, dass Gott Menschen zubereitet in der Stille und auch im Warten und auch in der Spannung. Vermutlich haben sie lang und eindringlich gebetet, auch wenn es im Wort Gottes nur wieder sehr nüchtern heißt, der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Die Zwillinge Esau und Jakob wurden geboren. Nun war es natürlich für Isaak sonnenklar, dass die Segenslinie über Esau, dem Erstgeborenen, weitergehen sollte. In dieser Zeit wurde immer dem Ältesten fast der gesamte Besitz vererbt. Außerdem stand er eben über den Nachgeborenen und wurde vom Vater mit einem besonderen Segen bedacht. Aber auch das musste Isaak lernen, Gott handelt souverän. Im Laufe der Zeit kristallisierte sich immer weiter heraus, dass der besondere Segen und die weitreichenden Verheißungen über dem jüngeren Bruder Jakob weiterlaufen sollten. ist auch wieder erstaunlich. Jakobs Charakter war alles andere als vorbildlich. Im Gegenteil, das Erstgeburtsrecht und der Erstgeburtssegen hat er sich ziemlich ertrickst, ergaunert. Wir lernen im Wort Gottes auch diesen Aspekt immer wieder, dass Gott durchaus mit sehr zweifelhaften Charakteren seine Geschichte schreibt. Aber natürlich arbeitet er auch an ihnen. Sie sollen sich ja verändern und, um es neutestamentlich auszudrücken, geistlich wachsen. Jakob hatte sich durch seine üblen Machenschaften mit Esau komplett verdorben und da dieser ihm irgendwie körperlich und an Möglichkeiten überlegen war, er war ja auch so ein Jäger und Krieger, so ein bisschen so ein Typ war, jedenfalls ein rauer Typ, da blieb Jakob nichts anderes übrig. Als Rückzug in die ferne Heimat seiner Vorfahren, auf der Flucht erschien ihm Gott in einer nächtlichen Vision, erneuerte die Verheißungen, die schon sein Vater Abraham und sein Großvater Abraham und Vater Isaak bekommen hatten. Und die schauen wir uns auch nochmal kurz an. Und er träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott, das Land, darauf du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Osten und Westen, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen, wir kennen den Satz schon, alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Auch Jakob wurde diese Verheißung zugesprochen. Wieder kommt Jesus hier drin vor. Nachkommen, Landbesitz und dieser Segen. Doch so beeindruckend diese Vision auch war, Jakob war im Herzen, das wird dann schon auch deutlich, mehr oder weniger der Alte geblieben. Manchmal trickste er weiterhin, allerdings wurde er auch sehr ausgetrickst durch seinen Schwiegervater Laban. Nun gut, er gründete in der Heimat seiner Vorfahren eine Familie. Am Ende waren es 4 Frauen und eine üppige Nachkommenschaft. Aber dann kam irgendwann der Moment, wo er ja zurück musste. Es gab ja diese Landverheißung, die sich nicht auf die heutige Südtürkei bezog. Und so lief alles auf eine Begegnung, ein Wiedertreffen mit seinem älteren Bruder Esau hinaus, vor der Jakob zu Recht, auch nach diesen vielen Jahren, große Angst hatte. Aber Gott war gnädig und ließ sie versöhnlich verlaufen. Und kurz bevor diese Versöhnung stattfand, kam es wieder nachts zu einer dramatischen Gottesbegegnung am Fluss Jabbok, die Jakob gründlich veränderte. Vielleicht kann man so dieses Ereignis eher mit neutestamentlich gesehen mit einer Bekehrung vergleichen. Dort bekam er vom Herrn dann auch einen neuen Namen. Er sollte nicht mehr Jakob, sondern Israel heißen. Und so sprechen wir eben heute vom Volk Israel. Wieder war es nicht Ruben, der erstgeborene Sohn, über den die Segenslinie weitergeführt wurde, sondern über Juda. Den jahrzehntelangen Familienkrach mit den Brüdern, andere höchst dramatische Ereignisse, die überspringen wir mal. Aber einen Abschnitt aus dem Segen, den dann später der Israel an Juda weitergab, der soll mal kurz nochmal eingeblendet werden. Da heißt es unter anderem, er wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch den Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Ja, wer denn wohl? Jesus, natürlich. Dieser Held ist Jesus. Also diese Prophetien über Jesus, die es im ganzen Alten Testament gibt, die sind am Anfang eher noch etwas kryptisch und werden erst aus dem Zusammenhang, aus der gesamten Bibelkenntnis deutlich und erst später, zum Beispiel bei Jesaja, sehr, sehr eindeutig. Aber sie durchziehen eben das ganze Alte Testament und wir merken, dass da was zusammengehört von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel. Ja, liebe Geschwister, worum geht es bei dieser Predigt? Was gilt es mitzunehmen? Welche Aspekte können uns in unserem Verhältnis zu Gott stärken? Welche Horizonterweiterung könnte hilfreich sein? Wir betonen ja heutzutage sehr oft unsere persönliche Beziehung zu Gott. Und tatsächlich, dieser Aspekt wird ja bei Abraham, Isaak, Jakob und auch bei Juda sehr deutlich. Gott begegnet einzelnen Menschen, baut mit ihnen ein persönliches Verhältnis auf und schreibt mit ihnen seine Geschichte inklusive Höhen und Tiefen des Lebens. Aber, und darum geht es eben, diese große Geschichte, dieser große rote Faden, diese große Geschichte ist deutlich größer und weitreichender als das persönliche Erleben jeder einzelnen Person. Ja, seid ihr mal bei mir, ja? Also die große Geschichte, die große Erzählung, der große Plan ist deutlich viel, viel, viel größer als das persönliche Erleben, was offenbar auch sehr dramatisch und sehr tiefgehend war, jede einzelne Person. Denn die Bibel erzählt von der ersten Seite bis zur letzten Seite nämlich nur eine große Geschichte. Vom Verlust bis zur Wiederherstellung des Paradieses. Und klar, die Ereignisse im Zusammenhang mit den Erzvätern, die ich jetzt so ein bisschen zusammengefasst habe, beschreiben natürlich auch nur einen kleinen Abschnitt des ganzen Dramas. Aber sie machen eben exemplarisch deutlich, dass es einen roten Faden gibt oder auch vielleicht mehrere rote Fäden gibt. Der lebendige Gott steht hinter allem und treibt seine Heilsgeschichte voran. Seit Jahrtausenden und niemand kann ihn daran hindern. Niemand kann ihn daran hindern. Er tut es. Oft beschäftigen wir uns ja mit einzelnen Texten im Wort Gottes. Häufig bei der Predigt, in Andachten, bei Bibelarbeiten, bei der stillen Zeit. Einzelnen Texten aus der Bibel oder bestimmten Themen. Und heutzutage wird ja oft auch betont, um den postmodernen Menschen zu erreichen, müssen wir auf Fragen und Probleme eingehen, die für ihn relevant sind. Sonst hört er uns gar nicht zu, der postmoderne Mensch. Der postmoderne Mensch fragt, hilft's mir, das, was ich da jetzt höre? Hilft das mir weiter? Und diese Beobachtung zum postmodernen Menschen ist richtig und ich denke, wir sollten uns auch darauf einstellen. Aber dennoch, denke ich, würde uns Entscheidendes entgehen, wenn wir nicht gleichzeitig auch die großen Linien der Bibel in den Blick behalten. Gleichzeitig. Es geht nicht um ein Entweder-Oder. Gleichzeitig. Es ist gut, wenn der Tischler tischlert und der Maurer maurert und der Installateur installiert. Doch richtige Freude werden sie erst dann auch bei der Arbeit entwickeln, wenn sie eine Schau von dem ganzen Haus bekommen, an dem sie tätig sind. Jeder ist wichtig, aber das Ganze ist größer als der einzelne Beitrag. Und vor allen Dingen geht es bei all dem ja auch demjenigen auf die Spur zu kommen, der alles genial erdacht und geplant hat. Also dem Mastermind hinter all dem Geschehen dort. Hier haben wir nochmal den Abraham unterwegs. Ja, wenn wir ausschließlich im Klein-Klein hängen bleiben, besteht die Gefahr, dass wir auch zu beschränkt von Gott denken. Also ich habe auch bei mir persönlich so diese Erfahrung gemacht, dass es, bei mir war das so, mich in die Anbetung geführt hat, als ich immer mehr so auch die großen Heilslinien, die ganze Bibel durchziehen, mit diesen ganz unterschiedlichen Texten, Prophetie und Erzählung und Poesie und Lehrsätzen und wie auch immer, wenn wir das als eine Geschichte sehen, in die großen Linien dort sehen, dass das einen in die Anbetung führen kann. Wir beschäftigen uns dann eben auch, aber eben nicht nur mit den vielen kleinen Puzzleteilen, sondern bekommen eine immer größere Vorstellung von dem ganzen Bild. Ja, und nun kommt endlich die Auflösung, ne? Wenn man Wissenschaftler fragt, was ist wichtiger, um das Universum einschließlich unserer Welt zu verstehen, das Mikroskop oder das Teleskop, würde jeder Wissenschaftler antworten, weder noch, beides ist wichtig, sowohl der Blick ins Detail, als auch der Blick auf das ganz Große, auf das ganze Große. Natürlich sollen wir auch weiterhin beim Lesen der Bibel das Mikroskop nutzen, wo wir uns einzelne Texte anschauen und dringen in die Tiefe ein und versuchen sie zu verstehen und auf uns anzuwenden. Aber wir sollten gleichzeitig auch immer diesen Blick wieder durchs Teleskop tun, wo wir dann irgendwie auch zurücktreten und die großen Zusammenhänge bestaunen, wo wir die Leitgedanken Gottes, die hinter vielen Ereignissen und vielen Lehrinhalten der Bibel stehen, auch immer mehr entdecken und einordnen können. Es geht auch um die richtige Einordnung von Bibeltexten. Es ist unmöglich, einem Bibeltext in der Auslegung gerecht zu werden, ohne den engeren, den weiteren und auch den ganz großen Kontext zu berücksichtigen. Ansonsten würde das zwangsläufig immer wieder zu Kurzschlüssen führen und auch zu Fehlinterpretationen. Jeder Christ, der den Wunsch hat zu reifen, ist an diesem Punkt gefordert. Und ich denke, es ist eine Mühe, die sich lohnt, eine Arbeit, die viel Ertrag bringt. Und der nächste Punkt geht in die ähnliche Richtung. Ein geschulter Zeuge Jehovas zum Beispiel oder jemand aus einer anderen Sekte, der kann seine Dogmen sehr, sehr plausibel erklären, seine Überzeugungen, und kann sie mit sehr, sehr vielen Bibelworten unterfüttern. Und wir werden dem wenig entgegensetzen können, wenn wir eine ungenügende Vorstellung haben über die großen Linien im Wort Gottes, weil die einfach dazu helfen, auch einzelne Bibelverse, die dann oft aus dem Zusammenhang gerissen werden, auch einordnen zu können. Kürzlich traf ich auf einem Schiff einen indischen Seemann, und er sagte mir, dass er nur das Neue Testament lesen würde. Das Alte fände er schwierig. Nun, ich habe ihm die Plausibilität einer Frage versucht deutlich zu machen. Ich habe ihm einfach gefragt, warum hat uns Gott die ganze Bibel gegeben, wenn es für ihn okay wäre, dass wir uns nur mit einem Drittel der Bibel beschäftigen oder ein Viertel? Dann stellte sich heraus, dass er auch, was das Neue Testament angeht, nur die Evangelien lesen würde, die ganzen Briefe, und was dann sonst noch kommt bis zur Offenbarung, das würde er auch nicht lesen. Also ihr ahnt es, mir ist es nicht gelungen, ihn da zu überzeugen, dass es etwas kurz gesprungen ist, was er da vorhat. Nein, es geht darum, wirklich alles im Blick zu nehmen. Und vielleicht dann der allerletzte Punkt, Segensträger sein. Damit schließen wir dann auch. Was wurde den Erzvätern zum Thema Segen zugesagt? Eben dieser Satz, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gut, diesen Satz, denke ich, den können wir nicht so auf uns übertragen. Es war ja eine spezielle Prophetie für sie, denn aus ihrer Linie sollte ja der Erlöser kommen. Dafür sind wir zu spät geboren. Aber ihnen wurde ja auch verheißen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich denke, das ist durchaus eine Zusage, die wir auch für uns in Anspruch nehmen dürfen. Gott segnet uns auf vielfältige Weise, und sein Wille ist es und sein Plan ist, auch uns für andere Menschen zum Segen zu setzen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und tun wir das und auch in dem Bewusstsein, dadurch Teil zu sein dieser großen Segenslinie Gottes, Teil zu sein an seiner Heilsgeschichte über die Jahrtausende hinweg, vielleicht nur ein ganz kleiner Teil, aber doch eben auch Teil zu sein. Ich denke, der macht uns das sowohl dankbar als auch demütig. Amen.